Was genau macht ihr denn? Was macht denn Evergreen? Wir verkaufen Pflanzen übers Internet. Die Idee ist entstanden im Oktober 2012, als ich am zweiten Morgen des damaligen Entrepreneurship Summits morgens wach geworden bin, auf eine vertrocknete IKEA-Palme geschaut habe und gedacht habe, Mann, du bist jetzt 33 Jahre alt und bist nicht in der Lage, irgendwie eine Pflanze am Leben zu halten. Und könnte man eigentlich mal was machen? So, dann habe ich meinen Kumpel, den Jan, angerufen. Der wohnte immer noch in Köln. Dort haben wir uns damals kennengelernt, ich schon in Berlin. Habe ihm das erzählt und er sagt, Philipp, du, ich habe seit Jahren keine Pflanzen mehr, weil die mir immer nach 3 Monaten eingehen. Und dann war so dieses Samenkorn als Idee bei uns im Kopf gepflanzt. Und dann haben wir halt ganz einfach angefangen. Also haben wir halt wirklich 2013 erstmal eine Marktbefragung gemacht, 1000 Leute auf der Straße befragt in Köln und Berlin. Haben ein Grobkonzept entwickelt. Ich habe mit WordPress einen eigenen Online-Shop gebaut, weil ich der Meinung bin, man muss nicht immer alles als Komponente machen, sondern ich glaube, die Erfahrungen, die man macht, indem man Dinge einfach ausprobiert, sind auch wichtig, um später bewerten zu können oder ja, bewerten zu können, wenn man irgendwann in die Skalierung, ins Wachstum kommt, wenn man Mitarbeiter für bestimmte Dinge braucht, dass man einfach zumindest mal gemacht hat, worum es da eigentlich geht. Gerade bei den Schlüsselaktivitäten kommen wir sicherlich nachher auch noch zu. Genau, dann hatten wir. Würdest du das heute wieder so machen? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich würde ein paar Dinge würde ich anders machen. Ich würde nicht mit dem Online-Shop anfangen, sondern ich würde über Amazon und eBay als allererstes verkaufen. Dann wären wir sicherlich schon wesentlich weiter und könnten mit viel weniger Risiko im Grunde, das würde ich auch dir empfehlen, gar nicht mit dem eigenen Online-Shop anzufangen, sondern erstmal einen Markttest zu machen über Marktplätze. Du hast die komplette Infrastruktur, du hast kein Risiko, du hast einen CPO-Deal, das heißt, du musst nur bezahlen, wenn du tatsächlich eine Order hast. Du hast die Leute, die danach suchen, du brauchst eigentlich nichts anderes zu machen, als eine gute Keyword-Analyse, die Titel und die Beschreibung zu erstellen, dein Produkt zur Verfügung zu stellen, kannst am Anfang zu Hause machen oder eben über einen Logistiker. Und dann siehst du tatsächlich auf der einen Seite, wie hoch ist die Nachfrage nach meinem Produkt, wie viel verkaufe ich, und dann wirst du dir auch relativ klar und schnell darum, was brauche ich eigentlich als Preis, wenn ich nämlich von meinem Brutto dann noch meine Vermarktungskosten, meine Fulfillmentkosten, dann will ich von irgendwas leben, dann habe ich einen Steuerberater, dann habe ich muss auch mal einen Stift kaufen und dies und jenes und was da so an Kosten alles noch zukommt, dass du am Ende genau weißt, okay, das muss ich als einen Zielverkaufspreis ansetzen, damit ich am Ende des Tages bei einer bestimmten Menge auch was verdiene. Was ist da so der Richtwert, sage ich mal, Einkaufspreis mal? So viel wie möglich. Ja, ja, also jetzt mal im Ernst, ich meine ganz ehrlich. Also von den Erfahrungswerten, die ich jetzt sage, man sollte mindestens 130% draufschlagen. Also Faktor, Nettofaktor 2,3, netto mal 2,3, EK mal 2,3. Wenn man in den Handel rein will, sollte das mindestens 3 bis 4 bis 5 sein, weil ansonsten ist es für den Handel uninteressant und für euch auch, weil ihr seid diejenigen, die das Risiko eingeht, ihr seid diejenigen, die investiert, nicht nur Zeit, sondern auch Geld möglicherweise, und dementsprechend sollte sich das am Ende auch irgendwo auszahlen, und zwar so auszahlen, dass man nicht erst über, ich sag mal, Jahre, Monate, Jahre oder sonst irgendwas nur buttert und am Ende irgendwann kommt man dann so auf den Break-Even und denkt, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ja gut, aber dann hast du nichts geschafft. Ich weiß noch ganz genau, unser Ziel, als wir gesagt haben, wir wollen den Break-Even erreichen. Wenn du da bist, denkst du, verdammt, ich will da oben hin. Ich will ja weiter, weil ich will wachsen, ich will reinvestieren und so weiter. Genau, die Frage ist, wenn du Wiederverkäufer nimmst, habt ihr das sowas gemacht? Wenn du Wiederverkäufer hast, welche Margen du denen zugestehst, quasi einräumst. Du gibst einen Endverkaufspreis quasi vor oder weißt, was am Markt ersichtlich ist. Mhm. Und dann, wie man es auch, weil du jetzt gerade so schön das gesagt hast, Faktor so und so. Ja, also zugestehen ist halt ein überhaupt nicht passendes Wort, sondern die Frage ist halt, je größer die Reichweite, je größer der Reseller, desto mehr Marge will er haben. Der sagt ganz klar, meine Anforderungen sind X%. Und unsere Erfahrungswerte sind, also wir haben zum Beispiel viel mit Monoki gemacht, da hast du da halt Margenanforderungen von 60%. Ja, so, und dann kannst du mal rechnen, dann kommst du mit deiner Marge nicht hin. So, ganz, ganz wichtiger Punkt, haben wir am Anfang auch Dinge falsch gemacht. Und deswegen glaube ich auch nochmal so dieses Thema Fehler machen, Fehler zulassen, aus den Fehlern lernen, sich aufrappeln, wenn man da unten liegt. Und wir lagen mehrmals da unten, ist richtig. Gefühlt so echt doppelter Knockout, lagen Jan und ich da und haben gedacht, verdammter Mist, ey. Ist das schon wieder schiefgegangen und das schon wieder schiefgegangen. Aber das macht euch dann als Gründer im Laufe der Zeit auch aus, weil Fakt ist eins, Es wird niemals so gehen. Niemals. Es geht immer so. Und die Gefühlsachterbahn geht auch immer so. Aber das ist eigentlich auch das Allerallerschönste, wenn ich jetzt so die 5 Jahre Gründung, die ich jetzt hinter mir habe, zurückblicke, ist eigentlich, was habe ich über mich selber gelernt? Über mich als Philipp Ehlers. Über die ersten Ängste, als wir das erste Mal an dem Punkt standen vor der Zahlungsunfähigkeit und ich 4 Wochen nachts nicht gepennt habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich muss meine Mitarbeiter entlassen. Ja, irgendwann kommst du an den Punkt und denkst, ja gut, okay, jetzt ist es halt wieder so weit, jetzt müssen wir uns halt wieder eine Lösung herausarbeiten, wie wir aus der Situation herauskommen. Und das ist das, was einen ausmacht am Ende und was einen auch stark macht und wo man dann einfach auch nach so einer gewissen Zeit zurückblickt und echt sagen kann, so mit Stolz, ey cool, wir haben jetzt kein Multimilliardenunternehmen aufgebaut, das ist jetzt auf einem vernünftigen Niveau und so weiter und so fort, aber wir sind halt diesen Weg gegangen und das hat mich halt auch persönlich unheimlich weitergebracht. Ja, ich wollte noch mal was zu der Marge sagen. Also ich weiß schon, dass in vielen Unternehmen solche Margen nötig und üblich sind, aber ich denke, das hängt auch vom Entrepreneurial Design ab, wie viel es denn wirklich sein muss. Wenn ich mal auf die T-Kampagne schaue, die macht das mit deutlich weniger Marge und einige andere Unternehmen auch. Und das finde ich gerade das Spannende, dass man da also mit einem guten Konzept eine Menge rausholen kann. Würde ich gerne was zu sagen, ist das sicherlich richtig, aber wenn wir uns mal zurück überlegen, wie ist die T-Kampagne entwickelt worden, korrigiert mit, wenn ich was Falsches sage, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich glaube damals in der Uni mit Studenten. Ja, wie willst du das machen, wenn du keine Studenten hast? Wer bezahlt denn diese Studenten? Die Studenten wurden sicherlich nicht bezahlt, das heißt, du brauchst Personal, du brauchst Leute, du meines musst selber... Meines Wissens wurden sie bezahlt. Aber sicherlich nicht zu einem... Okay, mag ja auch sein. Also ich glaube... Es ist sicherlich möglich und alles richtig. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn man E-Commerce machen möchte, wenn man heute in den Markt eintritt, mit einer neuen Idee braucht man mindestens einen Faktor von 2,3, 2,5, besser 3 oder 4, weil es dann einfacher geht und man nicht so viel Kapital benötigt, um im Grunde irgendwann diesen Break-Even-Punkt zu erreichen, um dann auch expandieren zu können und so weiter. Also ist auf jeden Fall eine klare Meinung, ja, und vielen Dank dafür. Könnt ihr nochmal im Detail vielleicht auch nochmal mit ihm besprechen danach. Wie ist es denn mit den Mitarbeitern? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt? Und wann habt ihr seid ihr irgendwann von Komponenten oder anderen Dienstleistern zu Mitarbeitern gegangen nach einer gewissen Zeit, nach gewissen Lessons learned oder nach einem gewissen Umsatz? Wir haben eigentlich von Anfang an als allererste wichtigsten Mitarbeiter unseren Entwickler eingestellt. Warum? E-Commerce bedeutet, du brauchst Menschen, die sich mit IT auseinandersetzen bzw. IT kennen. Wenn ich jetzt zurückgehe und sage, okay, wir hätten eigentlich nicht von Anfang an einen Online-Shop gebraucht, hätten wir das sicherlich auch alleine bewerkstelligen können am Anfang. Ich glaube, irgendwann, wenn man skalieren möchte oder an diesen Skalierungspunkt kommt, werden die Aufgaben, die einen beschäftigen, so umfangreich, dass man gar nicht umhin kommt, Mitarbeiter einzustellen. Auf der anderen Seite glaube ich, gerade was das Thema Marketing, was das Thema PR angeht, für mich eine absolute Schlüsselaktivität im Unternehmen und das ist das Allerwichtigste, was man eben nicht vergessen darf, wenn man die PR rausgibt, ist das sicherlich eine schöne Möglichkeit, um das zu machen, aber man erstellt kein Asset und das ist das Ziel eines Unternehmens. Wenn man ein Unternehmen aufbaut, man will einen langfristigen Asset aufbauen und man möchte nicht jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro generieren, sondern der Wert des Unternehmens, dieser wächst. Und dieser Unternehmenswert wächst vor allen Dingen damit, wenn man in den einzelnen Bereichen, wo man seine Schlüsselaktivitäten im Grunde definiert hat, auch Werte schafft. Und das schafft man nicht, indem man eine externe PR-Beraterin die PR machen lässt, sondern das schafft man dann, wenn man Mitarbeiter einstellt und diese Mitarbeiter im Grunde anfangen lässt, auf die Medien zuzugehen, Redaktionen anzusprechen, persönliche Kontakte aufzubauen, Verteilerlisten aufzubauen und so weiter und so fort. Was heißt, es kommt ein neues Produkt, man sagt sich, alles klar, könnte sein, dass Gabi, Doris, Franz, wer auch immer von meinen Kontakten, das passt, man ruft dort an, man hat einen persönlichen Kontakt und das ist ein Asset, der mittelfristig und langfristig einfach für ein kontinuierliches Wachstum sorgen wird. Kannst du uns ein bisschen auf den Weg mitnehmen von dem Rohprodukt Samenkorn, Pflanze bis zum Kunden und wo dann so die Wertschöpfung ist und wo dann auch, wo ihr auch lange drüber nachgedacht habt, hast du gesagt, okay, wir verkaufen jetzt nicht nur Pflanzen, sondern wir verkaufen irgendwie Umgang mit der Natur zu Hause oder ihr seid ja auf was gekommen, nicht wahr? Genau, also der erste Punkt ja war eben genau, Pflanze geht ein, irgendwie ist man dann ja auch so mit Anfang 30 in dem Alter, denkt, ah ja, ich würde ja auch mal eine Frau mit nach Hause nehmen, ohne Pflanze sieht irgendwie blöd aus, eine vertrocknete sowieso. Kann der sich etwa nicht um eine Familie kümmern oder sonst irgendwas? Dann kam eben diese Befragung dieser 1000 Menschen auf der Straße und da kamen dann eben so diese wesentlichen Punkte raus. Okay, die Leute wissen sich, wie sie gießen, die wissen nicht, dass Pflanzen gedüngt werden müssen. Und das letzte war Gießen, Düngen, Standort. Standort, der richtige Standort, was extrem wichtig ist. Total logisch, aber auch, und das ist auch genau dieser Fehler im System, weswegen die Leute eigentlich, warum die Pflanzen sterben. Viele Leute, größter Pflanzenverkäufer Europas ist, glaube ich, IKEA. So, was passiert dort? Dort wird suggeriert, dass die Pflanze ein Designobjekt ist. Das heißt, man nimmt den Fikus und stellt sich den halt irgendwo hin. Da sieht es schön aus. So, dass dieser Fikus aber an einem falschen Standort ist, das heißt, zu wenig Licht bekommt, zu wenig Licht bedeutet, Photosynthese läuft nicht, bedeutet, Pflanze lässt die Flügel hängen und stirbt halt innerhalb kürzester Zeit, ist ganz klar. Haben wir uns also gedacht, okay, jetzt lass uns mal überlegen, wie kann man das integrieren? Wie kann man die Nutzerführung auf der Webseite so gestalten, dass die Leute checken, ah, warte mal, da ist ein Standort. Und ich wähle mir die Pflanzen nach dem Standort aus. Und nicht einfach, oh, die sieht schön aus, sondern ich gucke, okay, ich habe hier ein Fenster, das ist zur Südseite, das ist ein sonniger Standort, klicke ich auf sonniger Standort. Also die Leute einfach durch so ein bisschen Beratung im Grunde mit an die Hand nehmen und dann im Grunde aus der Pflanze, aus der reinen Pflanze, wie sie im Grunde überall zu kaufen ist im Baumarkt und so weiter. Und das habe ich vorhin auch schon irgendwo erzählt. Diese schöne Geschichte, Servicewüste Deutschland, man geht in den Baumarkt rein und denkt sich so, ich möchte jetzt mich mal informieren lassen, dann ist da irgendwo so ein Infopoint, da stehen dann drei von den Mitarbeitern, halten die Köpfe zusammen, kommt man hin und was passiert genau in dem Moment? Schwupp, alle verschwinden. So, und dann steht man da eigentlich relativ alleine gelassen und weiß eigentlich gar nicht, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade. So, mein bestes Beispiel hat der Jan damals so erzählt, jetzt stehe ich da im Baumarkt, jetzt habe ich jetzt meine Palme. So, jetzt muss diese Palme einen Topf haben. Dann muss ich halt wieder irgendwo da hinten hinraufen und mir noch einen Topf suchen. Und dann habe ich auch irgendwo mal gehört, dass Pflanzen Dünger brauchen. Alles klar. Dann laufe ich halt los, stehe vor diesem riesigen Düngerregal. Dann gibt es einen Flüssigdünger und dann gibt es, keine Ahnung, Komponentendünger und so weiter. Was ist denn eigentlich das Richtige? Und wann muss ich eigentlich gießen? Und dieses Ganze haben wir quasi in Convenience-Produkt gepackt. Das heißt, so das Evergreens kommen im Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, sie bringen ihren Dünger für ein Jahr mit. Die Kunden werden erinnert ans Gießen und ans Düngen. Wir helfen bei der Standortwahl. Und das ist jetzt genau das, wo du als letztes drauf gegangen bist, was wir eben festgestellt haben, dass halt viele Menschen der urbanen Bevölkerung haben halt diesen Kontakt oder diesen Bezug zur Natur verloren. Und da haben wir uns gedacht, naja, wie können wir das denn herstellen? Und dann kam irgendwann das Billigregal, war so dieser Auslöser, dass wir gesagt haben, alles klar, wir machen aus einem Kroton eine wilde Waldraut. Und die wilde Waldraut erzählt auf der Detailseite einfach eine lustige Geschichte über sich. Ja, dass man eben versucht, Pflanzen vom Objekt zum Subjekt zu schaffen, dass die Menschen auf einmal verstehen, ey, Moment, das Ding, das lebt ja tatsächlich. Und wenn ich mich drum kümmere, dann wächst die sogar. Und das ist genau das. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Die Reaktion der Menschen, ich glaube, die eine der lustigsten Reaktionen war ein 85-jähriger Oberstudienrat außer Dienst, der dann tatsächlich im Namen der Roten Zora uns zurückgeschrieben hat und sich gefreut hat. Und das kriegen wir immer wieder, dieses Feedback. Weil was ist es denn? Und das ist doch eigentlich das Einfachste und das Wichtigste. Am Ende Emotion. Okay, hier war noch eine Frage. Ja, ich hätte eine Frage. Ich bin ein gerne Zuschauer von dieser Sendung auf Fox Höhle der Löwen. Und da kann ich mich erinnern, war ein Team von junger Gründer, die genau für das Problem der Pflanzen, für Leute, die Pflanzen kaufen und nicht wissen, wie häufig sie gegossen werden müssen und so weiter, eine Lösung auch angeboten haben. Kennst du? Ja, das war ich. Das warst du? Ja, ja. Ah, okay. Das war meine nächste Frage. Warst du das? Ja, das war ich. Ja, ja. Und? Genau. Bist du rausgeflogen? Kann ich mich erinnern? Ja, wir sind rausgeflogen. Also wir haben keinen Investor gefunden, der das unterstützen wollte. Okay. Das ist ja auch schon ein Mehrwert. Ja, hat Marsch Meier gesagt, ich kenne mich nicht mit dem Geschäft, deswegen bist Kommt du raus. An. Also wir waren da ganz offen und haben gesagt, wir gehen in die Show. Wir präsentieren unsere Idee und wir schauen einfach, was wir für ein Feedback bekommen. Ich glaube, das Wichtige ist, so hart das im ersten Moment war, was sie uns auch noch für Sachen um die Ohren geschmissen haben. Ich glaube, das Wichtige ist einfach im Nachgang, das einfach mal wirken zu lassen, sich das nochmal mit ein bisschen Abstand anzuschauen, wenn man auch nicht mehr so emotional befangen ist und dann für sich persönlich zu bewerten, so, was davon ist richtig und was ist nicht richtig. Und der Frank Thelen hat eine ganz, ganz wichtige Sache gesagt. Er hat gesagt, Jungs, ihr habt keinen unfairen Vorteil. So, und das habe ich mir direkt auf die Fahne geschrieben und habe jetzt angefangen, unfaire Vorteile aufzubauen. Hä? Welche Palme? Ach so. Auf die hier. Aber wie war das? Also bevor du zu Höhle des Löwen gegangen bist, warst du ja erstmal beim Summit und ein Jahr später beim Kopfschick-Kapital-Wettbewerb mitgemacht. Und also kannst du es mal ein bisschen nochmal in diese auf diese Jahre, also was waren die Lessons learned, wie was hast du gelernt, nochmal so ein bisschen mitnehmen vielleicht? Also bezüglich Partner. Was hat was gebracht auch so? Ja, ein bisschen? Ja. Also ich glaube, das allererste, also fangen wir mal so, ich mache mal so eine Zusammenkunft. 2013, Konzept entwickeln, Markttest, Gründerpreis gewinnen, Entscheidung fällen, alles klar, wir machen das jetzt tatsächlich. So, das war einfach mal, da bist du voller Energie und du brennst und du arbeitest eigentlich die ganze Zeit und dir ist eigentlich völlig egal, du vernachlässigst deine Freunde. Es ist auch wichtig, dass man das genauso macht und dass man sich da auch auslässt und dass man, mein Jan hat keine Haare mehr, seine Ehe ist gescheitert, ich habe auch meine Freundin verloren, eigentlich sind da ziemlich viele Sachen schiefgegangen, aber das gehört so ein Stück weit, glaube ich, dazu. So 2014 haben wir dann ausgegründet, wir hatten noch eine zweite Firma, eine Art Inkubator, also eine Projektentwicklungsgesellschaft, die Evergreen von der Idee zum marketing Produkt entwickelt hat, haben wir das dann ausgegründet. Und im ersten Geschäftsjahr, wenn man dann so richtig loslegt, ist das immer noch so, dass man total motiviert ist. Dann haben wir auch das erste Mal mit dem Thema Finanzierung uns auseinandergesetzt, was ein absolutes Horrorthema ist, muss ich sagen, weil es halt unheimlich viel Zeit ist, zeitintensiv und die Menschen verstehen dich nicht und du hinterfragst dich, will ich überhaupt ein? Ich habe mich doch selbstständig gemacht, dass ich da niemanden sitzen habe, der mir dann irgendwie einmal im Monat erzählt, was ich machen soll und so weiter. Haben dann keine Finanzierung genommen, haben eine andere Finanzierungsmöglichkeit gefunden, sind selber zur Bank gegangen. Und dann war 2014 vom Wachstum her, es war okay, aber es war jetzt auch nicht der Knaller, muss ich sagen. Es war, ich glaube, viel gelernt. So. Und dann ist es eigentlich so, und das ist eigentlich so dieses Typische, immer zum Anfang des Jahres sind wir dann immer wieder so in so Liquiditätsthemen gekommen. Irgendwie haben wir immer gedacht, verdammt, ey, jetzt ist gerade Weihnachten vorbei und jetzt haben wir schon wieder dieses Thema vor der Nase. Was halt unheimlich frustrierend ist und unheimlich blöd, gerade zum Anfang des Jahres, wenn man sich eigentlich gedanklich, ich sag mal Oktober, November mit der Strategie des Folgejahres beschäftigt hat, sein Budget aufgesetzt hat und so weiter, dann die strategischen Ziele in Maßnahmen runtergebrochen hat und dann eigentlich am 2.1., wenn man sich irgendwie so ausgenüchtert hat, eigentlich Vollgas geben sollte, diese Maßnahmen auch umzusetzen, damit man seine Ziele erreicht und sich dann mit diesem Finanzthema auseinandersetzen muss. Das hatten wir dieses Jahr ein ganz bisschen, aber nicht mehr so schlimm wie im Jahr davor. Also das ist auch immer noch so und so, weil wir immer noch viel lernen müssen über den Markt, über die Gegebenheiten und so weiter und so fort. So, und dann war 2015 und 2015 stand dann eigentlich so ganz groß im Thema, alles klar, wir brauchen ja schon wieder Geld, wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. So, und dann haben wir auch den größten Fehler gemacht, der eigentlich der größte Erfolg der Firmengeschichte geworden ist. Deswegen nochmal, Fehler machen ist das Beste, was wir machen können. So, wir haben uns für den falschen Partner entschieden, ganz einfach, die falsche Plattform. Was darin aussagte, dass ich tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben einen Wutanfall bekommen habe und dass wir angeschossen wurden von der BaFin mit einer Unterlassungserklärung und so weiter und so fort, weil wir genau in diese Übergangsphase gekommen sind, wo das neue... Gibt es einen Crowdfunding-Anbieter noch? Ja. Willst du ihn nennen? Nee, um Gottes Willen. Und kannst du uns nochmal sagen, ob ihr Komponenten nutzt und welche und was du nicht outsourcen würdest? Also hast du eben schon so ein bisschen Richtung Public Relations und sowas erzählt. Also grundsätzlich, was nutzen wir für Komponenten beziehungsweise was nutzen wir für Partner? Ganz klassisch der Steuerberater, aber auch da kann ich euch empfehlen, was ich sowieso bei allen Partnern empfehlen sollte, ihr müsst mit den Leuten sprechen und ihr müsst euch nicht mit einem sprechen oder nicht mit zwei, sondern am besten mit drei oder mit vier. Warum? Weil jedes Gespräch führt dazu, dass ihr vergleichen könnt und jedes Gespräch zeigt, bringt euch wieder die Erfahrung auch mit. So, worauf muss ich denn eigentlich achten, wenn ich mit Komponenten spreche? Wie finde ich heraus, wer zu mir passt? Setzt voraus, dass ihr für euch selber mal definiert, was ist eigentlich mein Wertesystem? Was ist mir wichtig persönlich in der Zusammenarbeit? Und wenn ihr dieses Wertesystem definiert habt für euch persönlich, dann wird sich in solchen Gesprächen auch ganz einfach herausstellen, wer ist der richtige Partner und wer nicht. Weil wenn das Gegenüber etwas anspricht, wo ihr selber merkt, ey, Moment mal, das kneift jetzt hier aber gerade in meinem Herzen, weil das ist nicht mein Wert oder wie auch immer, werdet ihr relativ schnell herausfinden, okay, der passt und der passt nicht. Ich bin der Meinung, dass man keine Komponenten nutzen sollte für seine Schlüsselaktivitäten. Das ist natürlich abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell und auch vom Gründer. Ich glaube trotzdem, dass jeder Gründer auch Marketing machen sollte oder verantwortlich fürs Marketing sein sollte. Schönes Beispiel eben gerade ein Jurist, der jetzt gerade im Reis abgeht. Ja, so ist es. Weil ich glaube halt auch einfach, dass diese Passion und diese Motivation, wenn man sich für ein Thema begeistert und sein Produkt entwickelt und das auf den Markt bringt, da sprudeln aus einem die Ideen raus. Ich habe auch nie Marketing studiert. Und jetzt macht das voll Spaß. Also ich meine ganz ehrlich, wenn man dann auf einmal die Möglichkeit hat, wenn große Unternehmen auf einen zukommen und sagen, ey, wir haben euch jetzt hier und da gesehen, lass uns doch mal was zusammen machen. Wir können jetzt mal hier zusammen eine Kampagne entwickeln und so weiter und so fort. Das ist doch das Geilste, was man machen kann. Absolut. Also Marketing würde ich auf jeden Fall in-house. Service muss in-house passieren. Hatten wir gestern eben auch gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel aus dem E-Commerce. So, Paket wird verschickt, Postbote denkt sich, naja, ich gebe es beim Nachbarn ab, aber ich habe auch keine Lust, eine Karte reinzustecken. Und der Kunde guckt in der Sendungsverfolgung und sieht, ist abgegeben beim Wunschnachbarn, aber die Karte ist nicht im Briefkasten. So, was passiert? Den ersten persönlichen Kontakt, den der Kunde mit der Marke und dem Unternehmen hat, erfolgt in der Situation, wo er komplett angepisst ist. Komplett. Weil das Fehlversagen von DHL wird auf euch und auf euer Unternehmen projiziert. Ganz einfach. So, und dann ruft er an und jetzt stellt euch mal vor, da ist so eine Callcenter, das ist an ein Callcenter angeschlossen, die verdient 8,50 Euro, ihr Chef hat ihr morgens einen Einlauf verpasst und sie musste mit dem Fahrrad fahren, weil es regnet. Die hat so einen Hals und dann ruft der Kunde an und landet bei dieser Frau als Repräsentantin des Unternehmens. Funktioniert nicht, gar nicht. Deswegen, ganz, ganz wichtig, Kundenservice immer in-house. Weil da könnt ihr die Werte auch eures Unternehmens definieren, wie mit den Kunden umgegangen wird. Ja, ganz wichtig. Was für Komponenten habt ihr? Also du hast jetzt gerade gesagt, Steuerberater. Wahrscheinlich Gartencenter? Also, oder? Gärtnereien, ja. Klassische Gärtnereien. Dann halt Versanddienstleister. Was natürlich jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wir haben am Anfang hatten wir einen Verpackungshändler als Partner, als Komponente. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir zentralisiert mit einem Produzenten zusammenarbeiten und der im Grunde die Kartonage auf alle Gärtnereien verteilt, führt dazu, dass wir halt Kostendegressionseffekte haben und einfach die Marge steigt. Genau. Ansonsten, was haben wir denn noch? Designer, stimmt, richtig. Wir arbeiten also viel mit Designern zusammen und, was auch sehr gut als Komponente funktioniert, Universitäten. Also wir haben jetzt mittlerweile 3 Projekte gemacht mit der Designakademie hier in Berlin, wo im Grunde an Masterstudiengang, die ein Praxissemester haben, ein Semester sich komplett mit Evergreen beschäftigt haben. So, das heißt, es waren halt im Grunde Workshops. Ich bin da alle 2 Wochen hingegangen, war da im Grunde 4-5 Stunden lang und wir haben immer an einem bestimmten Thema gearbeitet, neue Zieldefinitionen, Arbeitspakete verteilt, die haben abgearbeitet. 2 Wochen später bin ich da wieder hin. Das war im Grunde ein strategisches Konzept zu entwickeln beziehungsweise Kunden zu hinterfragen, wie sie uns wahrnehmen, uns dahingehend zu optimieren. Und das ist auch ganz, ganz interessant. Ich habe jetzt vorhin ganz am Anfang irgendwo so den Satz gehört, Unternehmen warten nicht auf Startups. Quatsch. Klar warten die auf Startups. Wenn ihr mehr Umsatz bringt, warum sollen die nicht auf euch warten? Jedes Unternehmen will mehr Umsatz machen, relativ einfach. Und da ist es aber wichtig und da ist ganz, was der Faltin auch sagt, ihr braucht ein gutes Konzept und ihr müsst eine geile Geschichte erzählen. Ihr müsst eine geile Geschichte erzählen. Das ist eure Aufgabe als Gründer. Und zwar, die muss so groß sein. Und jedes kleine Detail, erzählt es. Erzählt alles, was euch passiert ist. Erzählt, wie ihr morgens, wie gesagt, morgens wache ich da auf, gucke auf diese vertrocknete Ikea-Palme, rufen Jan an, erzählt mir seine Geschichte. Erzählt die Geschichte, wie wir zu den Namen gekommen sind. Jan und ich saßen dann nachts da und mussten auf einmal, weil wir unser Sortiment erweitert haben, mussten wir 80 neue Namen uns ausdenken. Haben uns erstmal 2 Flaschen Rotwein geschnappt, uns hingesetzt ins Internet und haben dann tatsächlich im Netz geguckt, was waren die häufigsten Namen in den einzelnen Jahrzehnten. Und dann kamen wir natürlich irgendwann zum Calvinismus und haben gesagt, ja, alles klar, jetzt brauchen wir halt eine Pflanze, die heißt Chantal. Ja, und so weiter und so weiter. Das sind halt alles Geschichten. Alles Geschichten, die man reproduzieren kann, die man fürs Marketing nutzen kann und die einfach dazu führen, dass ihr von den Medien, dass die Medien über euch berichten. Ihr macht ja jetzt auch noch so eine andere Social-Media-Projekt, ja. Das Ehrentag der Pflanze. Genau. Ja. Was ist das denn? Also wir sind, irgendwann haben wir rausgefunden, es gibt eine Amerikanerin, die hat irgendwann den Ehrentag der Pflanze ins Leben gerufen. Das ist ein amerikanischer, ja, also kein Feiertag, aber halt irgendwie so ein Gedenktag, möchte ich mal fast sagen. Und da haben wir uns gesagt, ist ja eigentlich eine schöne Möglichkeit, um einfach mal zu zeigen, was Pflanzen für tolle Lebewesen sind. Die machen Sachen, das ist unglaublich. Also zum Beispiel die Redwoods, das sind die Lebewesen auf der Erde, die am meisten CO2 speichert. Das sind hochspezialisierte Wesen, waren mal auf der ganzen Welt verteilt. Gibt es jetzt mittlerweile nur noch in Zentralasien und in Kalifornien an der Küste. So, haben wir uns also gedacht, wir möchten quasi eine Initiative starten, wo Menschen, die mit Pflanzen zu tun haben, darüber berichten können. Und weil wir ja gut vermarkten können, machen wir die Vermarktung über die Tagespresse. Tagespresse funktioniert immer sehr, sehr gut über tagesaktuelle Themen. Deswegen kommt man da eigentlich ganz gut in die Tagespresse rein. Das heißt, Blogs, Journalisten, Wissenschaftler, Unternehmen, Projekte aus der grünen Branche im weitesten Sinne, ich wollte jetzt auch, wie gesagt, mit der Teekampagne mal sprechen, weil das ja auch ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, können im Grunde Artikel schreiben, werden kurz dargestellt, was sie genau machen, und wir vermarkten das Ganze. Ist eure so Kernkompetenz, was ihr im Laufe der Jahre gelernt habt, die Vermarktung? Ich glaube, sie war es schon immer. Ich wusste ja nie, was ich wirklich kann, und habe dann durch den Gründerpreis, durch das Teammanagement-Training mit dem TMS. Wir kamen jetzt auf diesen Markt. Wir hatten keine Ahnung von Pflanzen. Ja, die sind uns ja immer eingegangen. Wir hatten kein Geld. Ja. Auf dem Markt gab es halt viele, viele, viele, viele Wettbewerber. Und jetzt kommen da zwei Jungs an und sagen, ey, wir jetzt zusammen hier knickknack ein bisschen Geschäft machen und so weiter. Wie funktioniert das? Das funktioniert nur über Persönlichkeit. Das funktioniert nur darüber, dass man mit den Menschen einen Kontakt aufbaut, dass man persönlich miteinander Geschäfte macht. Und das führt bei uns tatsächlich dazu, dass ich sagen würde, dass unsere Partner eher Freunde sind, mit denen wir gemeinsam Geschäfte machen. Wo man halt auch über Themen mal anders sprechen kann. Wo man am Wochenende dann mal mit dem Motorboot auf die Eisel fährt und, keine Ahnung, Bier trinkt. Und einfach so, dass man es sich schön macht und dass man nicht, so wie wir das Jan und ich eben dann vorher in den ganzen Unternehmen, wo wir gearbeitet haben, im Grunde kennengelernt haben, dass in dieser ellenbogen Gesellschaft, wo es immer nur darum geht, dass man sich gegenseitig irgendwie vom Hocker stößt, um besser zu sein oder sonst irgendwas. Und im Grunde die Bedürfnisse der Menschen. Vorhin kam irgendwo die Frage, wie macht ihr das mit euren Mitarbeitern? Wie macht ihr das mit Bezahlung? Wie bindet ihr die ans Unternehmen? Menschen funktionieren nicht über Geld. Menschen funktionieren über Anerkennung. Ganz einfache Sache. Ja? Alles, was mit Geld zu tun hat, ist nicht Sklaverei, sondern wie nennt man das? Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. Ich habe vorher für einen Investor gearbeitet, Unternehmen restrukturiert, da habe ich super viel Geld verdient. Ja, aber am Ende des Tages war es Schmerzensgeld. Ganz klare Sache. Weil ich nicht das machen konnte, was ich wollte. Weil es nicht mein Wertesystem war, was mir vertreten wurde, was ich dort vertreten sollte. Und dementsprechend glaube ich, dass es Menschen, wenn man eine gute Idee hat, wenn man die Vision aufzeigen kann, auch ganz, ganz wichtig, was ist die Vision eures Unternehmens? Eure persönliche, für das Unternehmen, für euer Produkt und so weiter und so fort. Ganz wichtige Geschichte, weil über Vision, Version gleich Geschichte, die Geschichte gleich Menschen erzählen, Menschen zuhören. Wenn Menschen sich mit der Geschichte und den darin empfindlichen Werten gleich sehen, beziehungsweise denken, alles klar, da passe ich rein, dann sind sie am Start, ja, und haben Bock, mit euch zu arbeiten.